Hallo und willkommen zu Be Right, der Wrestling Talk. Der Dienstagabend mit Alex und mir, im Ben. Genau. Servus, Leute. Wir sind wieder da. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns zuhört. Letzte Woche? Nee. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht mehr, was letzte Woche war. Egal. Ich hatte aber in einer vergangenen Folge mal erwähnt, dass wir... Ich habe ein bisschen Kritik bekommen. Und zwar bei mir im Forum. Ich habe in einer ganz weit entfernten Folge, also wirklich ewige Wochen her, habe ich mal gesagt, dass AEW für mich so ein bisschen dasselbe Problem hat wie die WCW. So eigene Stars kreieren, eigene Stars aufbauen und ähnliches und so weiter. Dann wurde bei uns im Forum, also board.wrestling-infos.de, könnt ihr euch gerne anmelden, mitdiskutieren. Ihr könnt auch unter dem YouTube-Video diskutieren, ihr könnt auf Spotify diskutieren. Wir freuen uns über alle Kommentare. Aber da wurde dann angemerkt, nein, das stimmt nicht, AEW hat super viele Stars und so weiter. Ich stehe weiterhin hinter meiner Meinung, weil meiner Meinung nach ist es immer so, dass die Promotion, die mehr profitiert davon, wenn jemand zu ihnen wechselt, hat das bessere Standing. Nee, andersrum. Die Promotion, die mehr profitiert davon, hat das schlechtere Standing. Also als Beispiel würden die Topstars der WWE zur AEW gehen, hätte es meiner Meinung nach mehr Impact, als wenn die Topstars der AEW gesammelt zur WWE gehen. Also meiner Meinung nach, weil einfach das Standing anders ist. Wir hatten es jetzt öfter, dass Stars von AEW zu WWE gewechselt sind oder wechseln wollten und sogar abgelehnt wurden und ähnliches. Das würde eine AEW umgekehrt, meiner Meinung nach. Ich rede immer nur von meiner Meinung. Wir haben ja alle nur subjektive Meinungen, weil wir es nicht wissen oder ähnliches. Andersrum nicht so passieren. Ich denke, dass AEW da sehr sich die Hände reiben würde. Und ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist, aber was ist überhaupt ein Superstar an der Stelle? Können wir dafür mal eine Definition finden? Also wenn wir eine Definition finden, ja, dann ist es auch wieder nur eine persönliche Meinung. Aber können wir für uns eine Definition finden? Das sieht ja ein Superstar anders, ne? Ja, okay. Das ist, ist einfach so. Ne? Ab wann fängt es an? Ab so und so viele Instagram-Follower, ab so und so viele Titel, ab so und so viele Jahre im Business, ja, also was zieht man da heran für diese Definition? Das habe ich nicht auch schon gefragt. Superstar, für mich ist jemand, also es hat mehrere Facetten. Einmal ist es natürlich jemand, der im TV auftritt, der sehr hohe Reichweite hat und das über viele Jahre, würde ich sagen. Der sich schon bewiesen hat, auch im Ring, ja, der die Leute entertaint, der das Handwerk versteht, ja, also das Business, und der natürlich auch ein professionelles Auftreten hat. Das ist für mich auch was Wichtiges. Ne? Aber gut, nicht jeder hat sowas, aber da fängt es bei mir an. Ein Superstar, der auch eine Vorbildfunktion hat, ja. Und also ich muss ja sagen, wir sind ja mit Wrestlinginfos.de sind wir ja eine Internetseite und wir sind auch ein bisschen auf Google mit angewiesen. Und ich bin jetzt hergegangen und habe mir dann mal die, es gibt so Google Trends, nennt sich das. Kennst du das? Also was, wie oft gegoogelt wird und ähnliches und so. Und da habe ich mal ein bisschen mir so ein paar Wrestler rausgesucht und habe die mal verglichen, so im kompletten Jahr 2025, also über ein Jahr hinweg, die letzten 12 Monate. Das habe ich am 15.12. habe ich das gemacht, deswegen ist es da so. Und das blenden wir euch entweder im Video ein oder aber ihr findet es auf jeden Fall bei uns auf der Webseite. Das schreibe ich mir dazu, weil ich habe das so ein bisschen verglichen und du kannst es jetzt leider nicht sehen. Ich weiß nicht, ob du gerade Zugriff auf dein WhatsApp hast oder nicht und so. Aber wenn ich das mir jetzt anschaue und ich habe da mal verglichen, Roman Reigns, Darby Allin, MJF, Brock Lesnar, Will Ospreay, so namenstechnisch, was wie viel gegoogelt wurde. Und da fallen die AEW-Stars einfach vollkommen hinten runter. Also vollkommen. Während ein Roman Reigns und ein Brock Lesnar unendlich viel gegoogelt wurden, sind die dann schon weniger. Also, ja, aber das ist doch ein Indikator, oder? Oder ist es keiner? Nicht unbedingt. Ich meine, es ist jetzt Google, ne? Also das kann auch ist nur... Ist die größte Suchmaschine der Welt. Ja, aber die größte Suchmaschine der Welt spuckt auch manchmal echt scheiße Suchergebnisse aus. Also wenn du die KI nimmst von 10 Anfragen, sind 3 davon falsch. Also da musst du schon echt Deep Search machen, dass du die richtige Antwort bekommst. Ja, also man kann Google nicht immer alles glauben. Und die Sache das ist... Das meine ich ja nicht. Die Sache ist ja, es geht ja darum, was gegoogelt wurde. Das weiß ich, aber du darfst ja nicht vergessen, dass WWE hat ja viel, viel größere Fanbase. Eben. Ja. Über viele, viele Jahrzehnte. Genau. Die loyale Fans sind und hat wahrscheinlich eine viel höhere prozentuale Medienpräsenz als jetzt die AEW. Also wenn man jetzt vergleicht vom Standpunkt, würde ich sagen, die AEW ist vielleicht wie die WWE vor 20, 30 Jahren, so ungefähr. Also vom Net Standing, würde ich sagen. Also es ist einfach, die haben halt noch nicht diese Fanbase. Das heißt aber nicht, dass jetzt das Produkt schlechter ist oder dass die Wrestler da nicht den gleichen Star-Faktor haben, aber WWE ist halt doch viel mehr, wahrscheinlich auch viel mehr Webseiten vertreten, viel mehr wird darüber geredet, weil einfach viel Vergangenheit mit der WWE schon Netz ist. Und das absolut. Bei der AEW wahrscheinlich nicht so. Ne? Und deswegen ist auch WWE nach wie vor Nummer 1. Und ich würde sagen, weil das Nummer 1 ist, tut man automatisch die Wrestler, die dort wrestlen, auch als mehr Superstars betrachten, würde ich sagen. Ja. Aber für mich jetzt persönlich nicht. Ja. Also für mich ist ein Superstar was anderes. Nicht nach Google-Suche, sondern ich habe ja bloß versucht, für mich einen Indikator zu finden. Weißt, das war ja für mich so, wie kann ich das für mich begreiflich machen überhaupt? Weil vielleicht bin ich auch schief gewickelt. Weißt, vielleicht... Ja, nee, würde ich nicht sagen. WWE ist nach wie vor die Nummer 1, würde ich sagen. Ja, ja. Aber wer wünschen würde, das würde das mal definitiv. Die AEW vielleicht, so wie die WCE es geschafft hat, die Ratings gewinnen. Ich meine, ein paar Mal hat sie ja schon volle Häuser gehabt. Ne? Ich meine, die WWE hat ja jetzt auch bei der letzten Deutschland-Tour auch ihre Probleme mit Tickets. Ja, das stimmt. Aber den Wunder ist, ne? Also wenn man die deutschen Fans immer so melkt und immer höhere Ticketspreise verlangt, ja, also ist... Das war schon sauteuer. Also ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare irgendwo schreiben. Wart ihr da? Was habt ihr gezahlt? Also das ist ja wirklich... Also ob das gerechtfertigt ist, ne? Wenn man dann hört, dass in anderen Ländern die Fans dort weniger zahlen, dann verstehe ich die deutschen Fans schon, dass sie sich da ein bisschen veräppelt fühlen. Ne? Ja, also absolut. Und ich glaube nicht, dass die WWE das bräuchte, weil die deutschen Fans sind ja wirklich über Jahrzehnte treue Fans von dem Produkt gewesen. Auch schon vorher, bevor die nicht einmal hier irgendwelche TV-Tapings gemacht haben, ja, wo noch nicht einmal richtige Entrance und Lichttechnik vorhanden war. Ist es schade, dass das jetzt so ist, wie es ist. Also sollte das Management schon mal drüber nachdenken, ob es den deutschen Fans ein Break gibt mit den Preisen. Ja, absolut. Also absolut, das war wirklich hart. Und die Sache ist, in der Show in Leipzig war das, glaube ich. Die Leipziger Show, das war, glaube ich, die erste in Deutschland. Und ich habe keinen von meinem Team hingeschickt, sondern wir hatten einen User, der uns netterweise mit den Ergebnissen versorgt hat, was unglaublich toll ist. Der kriegt auch immer noch, der kriegt ein kleines Dankeschön von mir zugeschickt. Das war mega gut, aber der hat halt auch gesagt, der hat 1000 Euro für sein Ticket gezahlt. Ja, das kannst du. Da war ein Meet and Greet dabei, okay, aber 1000 Euro für ein Ticket ist halt, ist halt echt heftig. Also so viel bessere Matches können dann die Jungs gar nicht machen, wie hier die einheimischen Talente, die wir hier in Deutschland haben. Das sowieso nicht. Da könnte der junge Herr 2-3 Jahre lang die besten Shows und besten Matches hier sehen in die Szene. Ja. Ich meine, klar, es ist nicht WWE, ist schon klar. Und die Wrestler bei der WWE können ja nichts dafür. Das ist reine Management-Sache, aber ich finde es einfach schade, dass die Leute da im Endeffekt ja abgezockt werden, finde ich. Das ist, ja, macht keine Rechtfertigung. Das ist ja jetzt nicht WrestleMania oder sowas. Ja. Ja. Ja, die Sache ist die, ich habe mir die Ticketzahlen angeschaut von Raw in Düsseldorf und da waren 11.500 Leute da. Na? Also die Halle war nicht voll besetzt, die Hardcamp-Seite hatte deutliche Lücken, aber es waren 11.500 Leute da. Und das ist schon heftig. 11.500, wenn du jetzt das rechnest, mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von, keine Ahnung, würde ich tippen, 350 Euro oder sowas, bis bei 4 Millionen. Na ja, gut. Das ist fein. Ja, aber die haben natürlich dann auch, haben die da nicht Raw getaped oder was haben sie da gemacht? Die haben live ausgestrahlt, ja. Live, die, naja, da brauchst du schon so ein Live, wie heißen die Wagen? Ü-Wagen. Da brauchst du die ganzen Dinger, also das ist schon heftig. Und da, wenn sie Raw dann live ausstrahlen, dann muss ja auch das ganze Entrance und das alles, das muss ja dementsprechend, wie es immer ist. Also hast du da schon einen viel höheren Aufwand, das alles hinzukriegen. Ne? Das ist dann schon. Aber trotz alledem muss es jetzt nicht in dem Preisspanne sein, wie sie da verlangen, denke ich. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, das ich jetzt. Also ich kann, House-Shows kann ich eher abschätzen, was jetzt. Weil ja. Raw ja nicht so oft bis jetzt, ich glaube, oder war es das erste Mal, das zweite Mal jetzt in Raw war das erste Mal, glaube ich. SmackDown war ja mal in Deutschland. Genau. Das war bei Berlin. Da ist es vielleicht ganz andere Kalkulation. Ne? Das kann ja jetzt nicht beurteilen. Aber generell finde ich meine, wenn man so ein Riesenunternehmen ist, natürlich ist Umsatz wichtig und Profit ist auch immer wichtig, aber doch nicht auf Biegen und Brechen. Also man weiß doch, wie momentan die wirtschaftliche Lage überall weltweit ist, ja. Und da muss man ja nicht die Leute ihren Jahresurlaub abverlangen, dass sie zu so einer Show gehen können, wenn sie mal ihren Idol sehen wollen, ja. Also das finde ich einfach nicht richtig. Absolut. Und dann weißt du halt auch nicht mal, wen du bei Meet and Greet triffst. Weißt du, das weißt du nicht mal, sondern du zahlst erstmal und dann triffst du die Leute. Ja. Das finde ich schon hart. Ich finde, also für jeden, der sich da einen Traum erfüllt, ist das natürlich bombastisch toll. Überhaupt gar kein Thema. Ja, Respekt vor die Leute, die sagen, sie verzichten absolut auf Urlaub und das alles. Ja, ich meine, die beweisen ja nur noch mal mehr, was für loyale Wrestling-Fans oder WWE-Fans sie sind. Aber irgendwann sollten, finde ich, solche Leute auch mal eine Break bekommen. Ne? Ja, absolut. Langfristig gedacht kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das auf lange Sicht, wenn die das jetzt mehrere Jahre so durchziehen wollen und die Preise so weit haben, dass die Leute das auf Dauer mitmachen können, weil die können ja nicht jedes Jahr auf ihren Urlaub verzichten oder auf, weißt du, wenn es in der Familie bist, ja, vierköpfige Familie. Pff. Ja, freilich ist alles teuer geworden, absolut. Ja. Also, und das wird jetzt auch mein Ding, macht die WWE sich damit auch ihren Markt ein bisschen kaputt? Ja, also wenn sie so weitermacht, definitiv, ja. Also, das ist ja eben das halte ich schon für echt problematisch. Das ist echt schade, ne? Weil hat ja eine lange Geschichte, Deutschland und WWE. Ja, nicht nur das, aber wie du es gerade gesagt hast, mit den harten Zeiten, die eigentlich momentan sind und dass viele Preise gestiegen und so weiter. Vielleicht ist für viele auch einfach Wrestling wichtiger als je zuvor. Vielleicht ist es einfach für viele viel mehr noch die Welt, in die sie sich reinflüchten können, beziehungsweise wo man einfach abschalten kann, wo man die Storys erleben kann, das Ganze genießen kann. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass das dann bewusst so von dem Management wahrgenommen wird und das dann ausgenutzt wird. Das wäre ja schrecklich. Der Gedanke, den wirklich gar nicht haben. Na, also wenn das jetzt seit einem Jahr, die brauchen das jetzt, dass die sich besser fühlen, da können wir echt viel Kohle verlangen, das wäre schrecklich. Also das wäre schon hart. Also wenn sie sagen, ja, Umsatz einfach nur so oder so, aber mit so einem Hintergedanken noch, dann das wäre schon. Das Seltsame ist, an das hatte ich jetzt nicht mal gedacht. Also an die wäre ich jetzt nicht mal gekommen, dass die das dann ausnutzen, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, das wäre auch schön, den Leuten was zu ermöglichen, also gerade in dieser harten Zeit. Ich glaube, die würden sich eher einen Gefallen tun, wenn sie sagen würden, hör auch zu, wir müssen das jetzt, hier ist jetzt vielleicht Deutschland oder Europa, ich meine, in Amerika ist es dann nicht besser. Also wenn man genau, die haben ja auch total viel Probleme mit dem Sinne, Preise, Miete und was weiß ich alles, ja, dass man sagt, hey, ihr habt uns in der guten Zeit so viel gegeben, die Fans, ja. Jetzt geben wir euch ein bisschen was zurück und wir senken einfach die Preise, dass ihr auch eure Fans live, eure Idole live sehen könnt. Ich glaube, da würden die viel mehr Bindung noch zu ihren Fans aufbauen und die noch mehr enger an sich binden für viele, viele Jahre. und noch dankbare Fans haben, die dann das Geld wahrscheinlich trotzdem irgendwo da ausgeben würden mit Merch und was weiß ich alles. Ja, aber es ist einfach ein Signal zu sagen, ey, wir sind euch dankbar, dass ihr so lange schon Fans seid. Und ja, das wäre was Cooles, ja. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Aber stimmt, das ganze Merch, das habe ich gar nicht bedacht, das kommt ja noch dazu. Wir verkaufen ja auch noch unendlich viel Merch auf diesen Shows. Ah, das ist schon, boah, das hat alles so einen faden Beigeschmack. Das ist, nachdem du das jetzt gesagt hast, das ist in meinem Kopf drin. Das Nein. ist schon, nee, ich glaube nicht, dass es so ist. Also ich möchte es nicht glauben. Ich meine, es ist natürlich auch eine Sache, so eine Produktion auf die Beine zu stellen, das musst du schon kalkulieren. Ne? Also, dass die das jetzt nicht. Für die ist auch teurer geworden. Minus machen. Also wahrscheinlich. Wenn, also das ist klar. Aber ich denke schon, die haben über Jahre so viel Geld verdient, die Company. Ja. Die könnten den Fans da schon mal einen Break geben. Apropos Break und zurück zum Superstar. Andere Break. Und zwar, deine Frau hat mal zu mir gesagt, dass man in den USA gesagt hat, they make him, they break him. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schlauer und richtiger Spruch, ja. Was steckt dahinter? Der steckt dahinter, für die Leute, die ins Business kommen und tatsächlich ein bisschen Ruhm bekommen oder auch großen Ruhm und die da einen großen Kopf bekommen, dass die verstehen, dass es Sport-Entertainment ist und sie Champions sind, weil Storyline das so geschrieben wurde, weil jemand anders sich hingelegt hat und dass sie eigentlich dankbar sein sollten, anstatt jetzt auf großen Kopf zu machen und arrogant und eingebildet und etc. etc. Weil die Company kann es denjenigen auch ganz schnell wieder wegnehmen. Ne? Der kann einfach nur sagen, ey, nächsten Montag, ab da verlierst du nur noch. Und dann? Ja. Ne? Just that. Also sollte man sich als junger Wrestler immer zu Gemüte führen, es ist Sport-Entertainment. Und wer entscheidet eigentlich, wer ein Superstar wird? Das entscheidet schon der Wrestler an sich schon ein bisschen selber, weil es kommt natürlich auf viel mehr an als nur dem In-Ring-Können. Ne? Also Talent ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ja, also das Talent ist natürlich Charisma zum Beispiel, wie die emotionale Bindung zu den Fans stattfindet. Das sind schon wichtige Punkte. Dann natürlich das Ausschauen. Mhm. Ja, es ist ja ein TV-Produkt. Ja, also da willst du schon diese ganzen verschiedenen Arten und Typen haben. Ja, du willst die Gutausschauenden haben, du willst die Hässlichen haben, du willst die Arroganten. Ne? Das ist das ganze Zeug da. Ja? Und was die halt da gerade suchen, was schon vielleicht im Produkt drin ist, ne? Und so weiter. Und dann ist aber auch ein großer Faktor, wie kommst du backstage mit den Leuten zurecht? Wie professionell bist du? Bist du einfach zu handhaben? Bist du coachable? Ja, kritikfähig, etc., etc., etc. Ja, also das sind ganz viele und Zuverlässigkeit. Ja, wenn das alles nicht passt, ja, dann kannst du noch so talentiert im Ring sein. Wenn das hinten nicht passt, dann bist du schon weg. Mhm. Okay. So, da kann man echt viel falsch machen, also im Lockerroom auch und mit dem Office. Aber das ist lieber ein normaler Job. Ja, wenn jemand total super in irgendwas super ITler ist, aber voll der Großkopf, ja, und total unzuverlässig und Anweisungen vielleicht nicht befolgt, die umgesetzt werden müssen, dann sagt der Chef, ja, der mag vielleicht das alles checken, aber er ist nicht tragbar für die Firma, weil er der Firma schaden wird, weil man sich auf den verlassen kann. Also so ist es da auch. Und wer hat in der WCW entschieden, wer ein Star wird? Naja, du hast halt die Booker, dann die Leute, die... Das wäre meine Frage gewesen. Die Booker an sich, also Moment, Booker, sind Booker die Writer? Nein. Erklär mir den Unterschied. Ich meine, das gestaltet vielleicht jede Firma anders, mittlerweile vielleicht auch anders, ja. Ja. Aber die Storyline-Schreiber sind für die Storyline zuständig. Und die Bookers sind diejenigen, die wissen, ist der Mann einsetzbar, ist das ein guter Worker, ist das ein guter Performer, für was kann man den einsetzen. Der bookt dann die Leute für die Show, ja. Und was aber dann mit den Leuten an der Show gemacht hat, würde normalerweise das, die Storyline-Schreiber machen. Es gibt natürlich auch einen Creative Team, ja, da sind die Storyline-Schreiber mit drin, die sind auch für vielleicht Gimmicks zuständig oder was auch immer, ja, und dann ist halt immer noch dann der oberste Chef, der dann sagt, ja, das oder ist nein. Klar. Ja, das ist klar. Der hat alles hingeführt und wenn der das nicht mag, dann sagt er, nee, passt, dann gefällt mir nicht. Das ist klar, aber die Writer, also die Storyline-Schreiber, die müssen doch eigentlich vorher schon Bescheid wissen, für wen sie eine Storyline schreiben. Ja, ja, das ist freilich. Du bist ja unter Vertrag. Und das sind ja immer alle gleich, wenn dann das immer alle Leute gleich eingesetzt. Weil die Show hat ja bloß so und so viele Positionen. Mhm. Okay. Oder wenn du schon an der Show bist, dann heißt okay, in 2 Monaten soll der und der vielleicht da und da in diese Richtung gehen und na. Okay. Hast du das mal erlebt, dass jemand zum Star wurde? Also so wirklich, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen war? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, so durch Zufall, ne? Ja, ja nee, oder auch durch, also mir fällt da Zack Ryder ein beispielsweise. Ich weiß nicht, ob dir Zack Ryder was sagt, der ist jetzt aktuell wieder bei WWE. Und ja, ja, der war doch schon... Ja, aber pass auf, der hat 2012... und auch so, keine Ahnung, 2010 bis 2012 oder sowas. Zerhaut mich wieder in den Kommentaren, weil ich irgendwelche Jahreszahlen jetzt durcheinander gebracht habe. Aber der war auf jeden Fall bei WWE da schon unter Vertrag. Und der hat, damals gab es die Show Superstar und beim Draft hat der damals geschrieben: Draft me from Superstar to Everywhere. Das war super lustig, weil die einen Chat hatten und so weiter. Und der hat mit seinen YouTube-Videos diese Set True Long Island Stories, hat er so einen Hype um sich aufgebaut, wo er sich dann in diesen YouTube-Videos selbst einen Titel verliehen hat und keine Ahnung was, dass er so beliebt war bei den Fans, dass sie wirklich versucht haben, ihm einen Push zu geben. Der hielt da nicht lang an. Das ist nicht das Ding. Aber so hat er sich selbst so in die Medien gebracht und die bei den Fans so aufgebaut und das kam so gut an, dass sie eigentlich keine andere Wahl hatten, als auf ihn aufmerksam zu sein. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht bei Zufall eher, sondern das war ja von ihm schon so geplant, ne? Ja, natürlich, das meine ich aber. Also, aber es war ja von der Company nicht geplant. Nein, aber die Company hat die Chance gesehen, um noch mehr Reichweite dadurch zu bekommen und noch mehr Space, weil wenn er da Reichweite hatte, das ist ja heutzutage gang und gäbe. Ja. Also wenn jetzt ein Indie-Wrestler sich gut selber aufbaut in den sozialen Medien und der großes Following hat, dann hat er es natürlich einfacher, unter Vertrag genommen zu werden, als jemand, der das nicht hat. Ne? Das ist halt leider heutzutage so. Ja, aber der war ja schon unter Vertrag, weißt du? Der war ja zu dem Zeitpunkt unter Vertrag und hat dann um sich selbst einen Hype kreiert. Und ich weiß gar nicht, ob das, es war bestimmt geplant, um sich selbst da zu pushen und so weiter. Aber deswegen aber die Frage. Aber die Sache ist die, ich meine, ich kenne jetzt das nicht, die Story, ne? Aber das kann natürlich auch von der WWE geplant gewesen sein. Habe ich mir auch schon überlegt, dass das auch der WWE geplant war. Die haben den einfach unterstützt, die haben den gepusht und dann haben sie gesagt, aha, das ist so und so, weißt du, das weißt du immer nicht. Ja, das wäre schon richtig cool, wenn das so gewesen wäre, das wäre schon richtig cool gewesen. Boah, das ist unsere Folge der Verschwörungstheorien heute. Das ist der Hammer. Aber hast du jetzt sowas mal erlebt? Also, dass es vom Office eigentlich nicht vorgesehen war, dass jemand zum Star wird und dann hat er aber trotzdem so eingeschlagen, dass das Office eigentlich keine andere Wahl hatte? Also, auf Anhieb müsste ich es jetzt nicht. Kann schon sein, dass sowas passiert ist. Aber generell ist es ja so, dass die auch oft schauen, hey, wie kommt der bei den Leuten an, was sind die Einschaltquoten und so weiter, ne? Wie sind die Reaktionen? Und wenn sie sehen, hey, der kommt gut an, der ist over, in dem machen wir dann mehr zum Beispiel. So läuft das. Aber war das in der WCW eher so zu gehen? Also mir ist es halt in den letzten Jahren, oder schon längere Zeit ist es mir bei WWE halt recht aufgefallen, die haben halt ihre Leute und die pushen sie dann auf Biegen und Brechen. Auch wenn sie nicht an Roman Reigns beispielsweise, der war am Anfang echt verhasst. Und die WWE hat ihn gepusht und gepusht und gepusht und so weiter und hat eigentlich kein Vorbeikommen gehabt. Ja, das habe ich ja ehrlich gesagt bis jetzt auch immer nicht verstanden, warum das so ist. Bei denen. Okay. Ja, also, aber ich würde jetzt nicht so machen, also in meiner Liga, ne? Dass ich jemanden push, wo ich genau merke, dass die Akzeptanz nicht vorhanden ist. Ja, aber ich meine, also zum einen, das, was wir nicht wissen, ist, ob die Akzeptanz vorhanden war und nur die Internet-Trolls geschrien haben, nein, weg mit dem, weiß der Henker genau. was und so. Genau, also das ist ja, genau, da hast du recht. Im Internet bekommt man ja meistens mehr das mehr Negative mit, weil die, die zufrieden sind, die schreiben ja das oft gar nicht. Ne? Genau. Also kann eigentlich tatsächlich ganz anders ausgesehen haben. Ne? Ja, also die Zahlen können ganz anders ausgesehen haben. Genau. Für mich hat es halt so ausgesehen und das macht die WWE aber seit Jahren. Und Roman Reigns war halt für mich jetzt so das letzte Beispiel. Und dann ist der irgendwann mal weg, weil er eine Auszeit, eine Pause, weiß der Henker was hat. Und dann wird der Nächste so hart gepusht, bis der nicht. Und dann kommt Roman Reigns wieder zurück und alle, ja, endlich ist Roman Reigns wieder da, weil weiß der Henker was und so. Im Endeffekt Ja, das ist jetzt ein negativ behaftetes Wort, aber meine ich jetzt nicht so, aber es ist schon irgendwo eine Manipulation absolut. Der Zuschauer, wie sie auf ihn reagieren. Ne? Das ist jetzt ein bisschen so wie die Ringpsychologie im Ring, ist das wahrscheinlich da auch so eine Psychologie. Die wissen ganz genau, okay, machen wir das, dann passiert das und so. Ne? Aber ja. Das ist ja gut, denn dadurch sind die Fans ja auch immer mit dabei an der Geschichte. Ne? Ja, dadurch bleiben sie dran, absolut. Entweder sie regen sich auf und finden es schlecht, oder? Aber sie reden drüber. Ja, das sowieso. Und vielleicht ist das auch das Ziel. Vielleicht ist es auch das Was Ziel, im Gespräch zu bleiben. Es ist ja, wenn, sagen wir mal als Beispiel, von einer Stunde Wrestling-Show über die Hälfte nur Promos sind und ne, das ist viel, viel schlimmer. Also da kriege ich echt einen Hals. Ne? Also das ist... Haben wir jetzt da wieder, also warte mal kurz, die Raw Show in Düsseldorf hatte 19, 20, hatte keine 45 Minuten lang Wrestling. Und das ist eine 3-Stunden-Show. Das ist schon hart. Also wenn man das hört und dann auch noch die Preise hört, dann ist das, ja. Da fehlen mir die Worte, ja. Das ist, ich meine, da, aber es war schon dann, trotz alledem Storylines oder Promos oder irgendwas, muss ja noch gewesen sein, oder? Ja, ja, haufenweise Promos in Ring, CM Punk war auch da und weiß der Henker was und so. Okay. Ja, das schon. Also es war schon was geboten. Aber rein wrestling-technisch, hast du da halt ein Match, der Opener, der hatte 6 Minuten 15 Sekunden. Und das nächste Match hatte dann 12 Minuten 59. Dann gab es ein Match mit 9 Minuten 25 und dann gab es ein Match mit 18 Minuten. Das 4 war's. Matches nur? Ja, ja, 4 Matches. Ja, bei der Zeit haben ja, ja. Andere Indie-Ligen haben da die schon 8-9 Matches, ne? Absolut. Also, wenn du da 3 Stunden hast bei einer WXW-Show oder weiß der Henker was, da bist auch du bei 8. Bei der NEW auch, ja klar. Ach, die waren das alle. Also. Ja. Ja, ja. Also, da, ja. Ja. Aber wir enden jetzt hier mit einem entrüsteten uns. Einmal entrüsteten? Ja, wir ja, man darf ja gar nicht so viel drüber nachdenken. Er sollte mir ja sagen, ja, war cool, dass die WWE da war. Ja. Dass die WWE Deutschland honoriert. Genau. Das ist auch wieder, ja. Nee, können wir nicht machen. Oder lass mal, das war ein Versuch wert. Ja, wir haben es probiert. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Genau, wir sehen uns das nächste Mal wieder am Donnerstag. Das war ein Test. Natürlich Dienstag. Sehr gut. Ja, nee, Dienstag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis, ciao.